Thank you. denn in dem kleinen Teich steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Mit der Rücken eines Tigers wird die Brühe sich aus Jade zu dem Pavillon hinüber. In dem Häuschen sitzen Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern, manche schreiben Verse nieder. Ihre seinen Ärmel gleiten rückwärts, ihre Gewebe ihr Erbe auf. Thank you.